Hallo, herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Sie hören die Folge Findest du mich schön? Es geht um das Thema Aussehen. Das Aussehen. Das Verb ist auch Aussehen. Wie sehe ich aus? Du siehst hübsch aus. Danke. Ein anderes Beispiel. Er sieht gut aus, also er ist attraktiv. Wer? Irgendwer. Ach so. Naja, ich finde das bei einem Mann sowieso nicht wichtig. Was? Na, das Aussehen. Warum nicht? Weil Frauen bei einem Mann die inneren Werte wichtig finden und nicht das Aussehen. Was sind denn die inneren Werte für dich? Na, Geld? Hör mal. Nein, war doch nur ein Witz. Ich meine zum Beispiel Intellekt und, ja, Humor. Die inneren Werte, das ist das Positive an jemandem. Ein guter Charakter. Die inneren Werte sind wichtig, klar. Aber wie ist es mit dem Aussehen? Marion hat einige Frauen gefragt. Wie wichtig ist dir das Aussehen bei einem Mann? Wir hören zuerst Sabine. Sie ist 20 Jahre alt. Adi, sag vorher bitte nochmal deine These. Also, ich glaube, dass Frauen das Aussehen bei einem Mann nicht wichtig finden. Und was meint Sabine? Sabine, wie wichtig findest du denn das Aussehen bei einem Mann? Wenn mir jemand gut gefällt, dann will ich ihn noch kennenlernen. Also ich finde es schon wichtig. Dann kommen die inneren Werte. Die sind dann danach wichtiger. Aber vorher kommt es mir schon aufs Aussehen an. Was meint Sabine? Ist ihr das Aussehen eines Mannes wichtig? Nein. Ja, das Aussehen ist dir wichtig. Nicht so wichtig. Ja. Sabine hat gesagt, dass ihr das Aussehen wichtiger ist. Nein, sie hat gesagt, dass ihr die inneren Werte wichtiger sind. Ich glaube, wir haben beide recht. Für Sabine ist beides wichtig. Hören wir sie nochmal. Sabine, wie wichtig findest du denn das Aussehen bei einem Mann? Wenn mir jemand gut gefällt, dann will ich ihn auch kennenlernen. Also ich finde es schon wichtig. Dann kommen die inneren Werte. Die sind dann danach wichtiger, aber vorher kommt es mir schon aufs Aussehen an. Sabine hat gesagt, dann, also nach dem Kennenlernen, sind ihr die inneren Werte wichtiger. Aber vorher ist ihr das Aussehen sehr wichtig. Es kommt ja also vorher auf das Aussehen an. Na sowas. Ja, es kommt ihr auch auf das Aussehen an. Sie kennen sicher das Verb ankommen. Können Sie einen Satz mit dem Verb ankommen bilden? Ein Satz mit ankommen. Zum Beispiel, der Zug kommt um 10 Uhr an. Und ankommen auf bedeutet... Ach, das können Sie sicher gleich selbst erraten. Hören Sie mal zu. Adi, fährst du am Wochenende weg? Es kommt darauf an, ob du mitfährst. Was? Es kommt darauf an, ob ich... würdest du bitte ein ernsthaftes Beispiel nehmen? War doch ernsthaft. Nein, du musst antworten... Es kommt auf das Wetter an. Das ist nicht ernsthaft. Das Wetter ist mir egal. Naja, jedenfalls haben Sie vielleicht schon verstanden, was das bedeutet. Es kommt auf das Wetter an. Es hängt vom Wetter ab. Es ist wichtig, wie das Wetter ist. Es kommt auf das Wetter an. Und jemandem ankommen auf bedeutet, jemandem wichtig sein. Es kommt ihr auf das Aussehen an. Das Aussehen ist ihr wichtig. Naja, das ist bei ihr so, weil sie noch jung ist. Na gut, dann hören wir noch eine andere Frau, Marlies. Sie ist 48 Jahre alt. Wie wichtig ist dir das Aussehen bei einem Mann? Ich brauche irgendeinen Grund, auf einen Mann zuzugehen. Und da spielt das Aussehen eine große Rolle. Hast du gehört, Adi? Das Aussehen spielt eine große Rolle. Es ist ihr also sehr wichtig. Aber das gibt's doch nicht. Überlegen Sie mal bitte, was Marlies genau meint, wenn sie Folgendes sagt. Auf einen Mann zugehen. Wie wichtig ist dir das Aussehen bei einem Mann? Ich brauche irgendeinen Grund, auf einen Mann zuzugehen. Und da spielt das Aussehen eine große Rolle. Was meint Marlies, wenn sie sagt, sie braucht einen Grund, um auf einen Mann zuzugehen? Marlies braucht einen Grund, um einen Mann anzusprechen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Tja, und wie ist es bei Ihnen? Ist Ihnen das Aussehen wichtig? Oder kommt es Ihnen auf die inneren Werte an? Also, mir kommt es bei einer Frau auf die inneren Werte an. Mir ist das Aussehen nicht wichtig. Das glaub ich nie im Leben. Und worauf kommt es Ihnen an? Leider können wir Ihre Meinung dazu nicht hören. Schade. Na, dann machen wir jetzt die Wiederholung. Es kommt mir auf das Aussehen an. Es kommt mir auf das Aussehen an. Es kommt auf das Wetter an. Es kommt auf das Wetter an. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Es kommt darauf an, ob Anna mitfährt. Adi, denk bitte an die Leute, die das jetzt nachsprechen sollen. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Dann kommen die inneren Werte. Dann kommen die inneren Werte. Auf jemanden zugehen. Auf jemanden zugehen. Ein Grund, um auf einen Mann zuzugehen. Ein Grund, um auf einen Mann zuzugehen. Anna, findest du eigentlich, dass ich gut aussehe? Wie bitte? Findest du mich schön? Da gibt's nichts zu lachen. Also? Ja? Sag ich dir das nächste Mal, okay? Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.